Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg brachte die Zeitung Rodong-Sinmun am 27. Juli einen Leitartikel unter der Überschrift »Die großen Verdienste um den Sieg im Krieg mit dem Feuerwerk des endgültigen Sieges glorifizieren«.